man hat schon ein bisschen Angst, wenn man auf so einem unsicheren Boden steht. Mhm. Dort blodert der Baum, dort sagt es beim Gehen, dort wächst nichts, dort blüht nichts, dort grott nichts. Lob und Tadel, Ausgabe 25, heute mit einem hörbar höheren Dialektanteil, und zwar ein Dialekt aus der Gegend von Salzburg, Oberndorf. Dort wurde Stille Nacht komponiert. Ein bisschen weiter noch in den Wald hinein, nach oben, gibt es den Ort Tarsdorf. Da gibt es ein Moor in der Nähe von Hucking, und das wiederum ist gleich neben Fucking. Fucking ist, das kennen die Leute ja, Fucking ist dort, wo die Ortsschilder dauernd abmontiert werden. Fucking von amerikanischen und englischen Touristen. Na wurscht, Fucking. Hucking und Tarsdorf. Dort haben sich Leute zusammengetan, um den Kindern die alten Worte des Torfes näher zu bringen. Ein Mundartdichter war da beteiligt, ein Komponist, der international reüssiert hat, der ist dann zurückgekommen und hat gesagt, na, die Leute kennen mich eigentlich schon kaum mehr, ich würde gerne etwas mit denen machen. Und eine Volksschuldirektorin, und dann haben sie gesagt, na gut, dann gehen wir mit den Kindern ins Moor, das kennen die nämlich auch, und lernen mit ihnen einfach diese Mundart, der Mundart wieder Bedeutung zuzuschreiben. Weil sprechen kann sie jeder, aber sonst ist es eher so etwas, was es zu vermeiden gilt. Also auf nach Tarsdorf heute für Lob und Tadel Nummer 25 als gestalteter Beitrag und kein Gespräch. Also wenn man an den Tag geht, dann ist schon eher friedlich, aber an der Nacht nicht gar so. Wir sind da direkt im Alpenvorland, also eigentlich im Innviertel. Also der Baum, der, wenn du sprengst, der geht voll nieder. Das ist wie ein Trampolin. Das Moorgebiet wird offiziell, ist überall eingetragen, ist das Filzmoos, und bei den Leuten ist es der Filz. Naja, Moor, dass man versinkt. Ausspruch war öfters die Holzfilzkrampe. Wenn man zu den Kindern was gesagt hat, ne, dann hat es oft geheißen, die Holzfilzkrampe. Das sind so alte Wurzeln, die was praktisch mit den Latschen, haben die versunken. Und wenn sie natürlich Filz gestochen haben, dann sind die rausgekommen, und das war ein Hindernis. Gern Filz. Auf einmal geht's dahin. Ich will alle weit lernen. Gerade der Kopf schaut nur raus. Jetzt geht's wirklich dahin. Als Fitzkrampe zieht mir ein. Jetzt bin ich auch ein Fitzkrampe. Das Jabadabada Moosbierl, Jabadabada Mooswei. Und dann kommt nur der Sonnen da, ne? Genau, das in drei verschiedene Ausdrücke, der Herrgottsläffi, ja. Fliegen gefallen und wieder dort. Josef Esterbauer ist der Kapellmeister von Tarsdorf. Er bespricht mit dem Mundartdichter Hans Kumpfmüller aus Obernberg am Inn die Vertonung der Kindergedichte, die um die Worte des Moores herum entstanden sind. Ich habe insgesamt 24 Ausdrücke nur für den Sonnentau gefunden. Der Sonnentau, eine Pflanze im Moor, die mit ihren klebrigen Tropfen auf den Stängeln Insekten fängt. Jeder, der hier wohnt, kennt diese Pflanze. Und es ist mit ihren Bezeichnungen fast ein bisschen so wie bei den angeblich 20 verschiedenen Worten der Inuits für Schnee. Es geht einmal mit der Feststellung an, dass da nichts ist, dass da nichts wächst, dass da nichts gerät. Weil der Himmelvater die Drainagerohre im Moor, im Fietz, vergessen hat. Die Entwässerung. Und so ist das Gebiet zu nichts nutze, könnte man glauben. Darum wachsen gerade da diese Mundartskreidel da, ja. Der Fietz ist natürlich früher schon in gewisser Weise Wertschöpfung gewesen, also vom Brennmaterial her, vom Heizmaterial. Und plötzlich kommt wer und sagt, hallo, wisst ihr schon, da wachsen ja die tollen Pflanzen, ne? Dann hat das Pflanzl einen lateinischen Namen, ja. Und dann ist was wert. Und dann kommt man drauf, da hat der Himmelvater Gott sei Dank auf Drainagerohr vergessen. Da hat der Himmelvater, und dann singen die Kinder ganz alleine, Gott sei Dank hat der Himmelvater auf Drainagerohr vergessen. Sobald es ein ordentliches Wort für etwas gibt, ist es was wert, sagt man. Und wenn es sogar ganze Geschichten sind, die entstehen, dann erst recht. Die Kinder besuchten im letzten Jahr immer wieder das Moor und schauten den alten Menschen beim Torfstechen zu, die darüber redeten, mit Worten, die fast schon vergessen waren. Ich bin ein wenig spazieren gegangen. Auf einmal bin ich über eine Wurzel gestolpert. Da habe ich eine Schatzkarte gesehen. Da habe ich zu suchen angefangen. Und eine Schatzkiste gefunden. Und weißt, was drin war? Ein Vasen. Vasen sind hier nicht die Blumenvasen, sind auch nicht die Vasen, die Grasnarben, die über die Fahrbahn wachsen. Vasen sind die Torfziegel, die mit dem Stecheisen aus dem Boden gestochen werden und die dann aufkeiselt werden, aufgehäuselt, luftig aufgebaut zum Trocknen. Das schauen wir uns jetzt an, direkt im Fietz, also im Filz, also im Moor. Der Hofhund freut sich, er fährt auch mit auf der Ladefläche des Traktors hinten, gemeinsam mit den Bauern, die das Torfstechen von früher her noch kennen und noch können. Sie ist meine Nachbarin. Ja. Friedl Hedwig. Ich heiße Mathilde und ich gehöre zu dem Mann, der meinen Hut. Esterbauer ist der Schreibname und Heiß ist der Hausname. Und er ist der Schmied und bei ihr heißt es bei den Stauringer. Wir haben da hübsch beieinander. Beieinander in einer Streusiedlung am Moor. Getrennte Bauernhäuser, aber doch mit ihrem Leben und mit ihrer Arbeit gemeinsam. Bis in die 70er Jahre wurde hier noch Torf gestochen. Ja, da haben wir jetzt gerade die Woche. Vor dem Sonntag haben wir da ein wenig gewerkt, gell? Ja. Am Freitag haben wir angeräumt. So. Und da haben wir so einen Haufen Fietzkrampei erwischt. Fietzkrampei sind lauter so drin, ja. Fietzkrampei hinten, Fietzkrampei vorn. Da ist auch wieder was drin. Sagst du, das ist direkt so ein Log? Da liegt einer so flach drin. Mhm. Ja. Und der geht ganz hinterher. Weil unten ist praktisch kein Fietzkrampei nicht mehr. Aber das ist nur ein bisschen seifter. Wie bei Robi, die so weniger Fietzkrampei hatten. Haben. Die Lage da, das ist der Stich. Und das ist der Stecher. Schade, das geht noch nicht richtig. Das ist nur noch Holz drin. Dann nehmen wir halt gerade halbe die Hebe und dann das Holz raus. Das wird getrocknet alles. Das ist ein Brennmaterial. Und die brauchen jetzt im Sommer eine richtige Hitze. Dass dann, da muss man es wenden und aufheißeln da. Also wie es jetzt ist, ist ganz ideal, wenn es so trocken ist. Meine Mutter, die hat mit Leidenschaft gern gestochen. Das Vasenstechen war seine Freude und mein Großvater auch, der, von dem hat sie es geerbt. Torfstechen war aber immer auch eine starke körperliche Arbeit. Immer noch leichter allerdings, als mit den alten Sägen Brennholz zu schneiden. Mit der Vasentrong, einer Karre, wurden dann die Vasen, die Torfziegel, gesammelt. Und das hat der Komponist Rupert Huber für das Moor- und Torfstech-Mundart-Dorf-Projekt vertont. Vasentrong, Vasentrong, Vasentrong, bei Vasentrong nur mit Vasen, zu der Vasentrong, Trong, zu der Vasentrong, Trong. Aber die, die dann hier, die werden die Trong zu den Vasen hinführen. Die Musikstücke wurden vom Kirchenchor und den Kindern vertont. Und jedes der Kinder durfte eine Seite in einem Buch schreiben, erzählt Christina Eberharter, die Volksschuldirektorin. Und ich glaube, dass das ganze Projekt zu einem guten Selbstwertgefühl unserer Schüler beitragen hat. Hallo, ich heiße Steffi und bin ein kleines Fitzkrampei. Ich bin keins von den Lauten, die wem was tun. Ich bin einfach Netz, Glas, Fitzkrampei. Mich da kennt man an meinen riesen Hockennasen, an meine großen Füße und an meine lahmigen Hände. Am liebsten hupfe ich von einem Großschiebe zum anderen. Es gibt für Mundart gibt's gar keine Rechtschreibregeln. Und grob im Dreck. Weil man die Mundart so schreiben darf, wie man will, sagt der Mundartdichter Hans Kumpfmüller. Man hat beim Schreiben Normfreiheit, beim Inhalt nicht. Also der Inhalt soll schon passen. Zuerst stich ich rein. Da schwitze. Dann Du ist auf Drang auf. Da schwitze. Dann heisel dies auf. Da schwitze. Dann fahr es ein Titten hinterre. Da schwitze. Dann fahr es heim. Da schwitze. Dann schieb es an den Ofen ein. Da schwitze. Jetzt wird mir aber warm. Das Tollste für mich war das, dass mit der Freiheit, ja, dass mit der was anfangen haben Kind. Bei einem Dorffest im Juli dann wurden die Ergebnisse des Tarsdorfer Torfstech-, Wort- und Musik-Dorfprojektes vorgestellt. Und alle machten mit. Die Alten, die Jungen und der Komponist Rupert Huber, der die Texte vertont hat. Auch er freut sich, denn für ihn waren die Geschichten rund ums Torfstechen eine Möglichkeit, nach Jahren im Ausland wieder mit seiner Heimat in Verbindung zu treten. Auch mit den Leuten, weil da singen dann im Kirchenchor, singt der alte Dirn mit vom Bauernhof von meinem Großvater. Oder der Zimmerer, der meinem Vater einen Dachstuhl gebaut hat, der singt mit Hörgerät im Tenor mit oder so. Und man trifft Leute plötzlich in ganz anderem Kontext. Danach geht man natürlich ins Wirtshaus und da sitzt wieder wer da. Ich finde, das ist wahnsinnig gut aufgegangen. Also man hat das nicht zu hoffen gewagt. Von Dorfplatz gehst weg, dann gehst grad auf, dann gehst links, du gehst aber rechts. Und wenn's dich nicht verrennt hast, bist ein Fietz. So, das war also die Geschichte aus Tarsdorf, wie sie in der Kurzversion, also in 10 Minuten zu erzählen ist. Wer noch Lust hat, ich würde euch gerne noch vorspielen das Gespräch mit dem Komponisten, weil irgendwie, da sind dann doch nur kleine Ausschnitte im Beitrag vorgekommen und es war schon bemerkenswert, diese Geschichte des Komponisten Rupert Huber, der einfach schon mehr erzählt hat, als das, was man gehört hat. Also jetzt 10 Minuten noch das Gespräch, wen's freut, ich glaube, es ist, also zumindest für mich immer sehr interessant gewesen. Okay, bitte, wenn es vielleicht einfach so lieb ist, wenn Sie kurz vorstellst, wer du bist und was du machst. Ich bin der Rupert Huber, ich bin Dirigent und Komponist, freischaffend, lang an der Universität unterrichtet, wohnhaft in Tarsdorf, aufgewachsen in Aachen im Nachbardorf. Die Tatsache, dass ich hier wohne, ist mehr oder mit einem Zufall zu verdanken, weil da eine Immobilie frei war vor 25 Jahren. Also ich wohne mehr oder minder als einer, der den hiesigen Dialekt spricht, als einer, der ausgeschmeckt hat und dann zurückgekommen ist, quasi als Außenseiter in meiner Heimat. Das ist die Grundsituation für mich und meine Familie gewesen. Durch Zufall, also im Lauf dieses Projektes, Filzmoos, Fietzkrampe, hat sich ergeben, dass das ein schönes Gemeinschaftsprojekt geworden ist und ich mit dem Projekt also mich ein bisschen mehr verwurzelt fühle hier oder wieder eingewurzelt fühle oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Wahrnehmung da ist von meiner Person überhaupt, die vorher nicht da war. Ja. Die vorher nicht da war? Ich finde schon, ja, weil ich bin ja hier nur quasi zum Leben, zum Essen und zum Schlafen oder in Ferien. Meine Arbeit, die Dirigieren und Komponieren, das ist passiert in Deutschland und das Geschäft ist in Deutschland und ich gehöre hier nicht dazu. Ich bin kein Bauer. Ich trage keine Trachten. Ich bin nicht beim Goldhammverein oder was oder so. Ja? Also diese ganze Brauchtumsschiene, die geht ja an mir vorüber, sozusagen als überregionalen Menschen. Die sprachliche Verwurzelung ist natürlich ein ganz starkes Bindeglied, das, wo immer man auf der Welt ist, also bin ich Innviertler, ja, sprachlich gesehen. Und jetzt mit dem Projekt hat sich musikalisch und vor allem dann auch sprachlich mit dem Hans Kumpfmüller eben ergeben, die Möglichkeit einer, wie soll ich sagen, Neujustierung in dem Gemeinschaftsgefüge hier, das tatsächlich existiert. Aber du bist ja da auf die Welt gekommen. Also du warst da verwurzelt, wurdest hier angewurzelt. Ja, schon, aber ich bin dann nach Salzburg gegangen und habe studiert und dann bin ich nach München gegangen, nach Stuttgart gegangen, nach Köln gegangen oder nach Paris gegangen oder so und bin natürlich in der großen, weiten Welt zu Hause und eigentlich nicht in Tarsdorf. Ja, da gibt es auch hier für nichts zu tun und die leiten natürlich die Katholen. Von der Atmosphäre zu. Waren es grauslich zu dir, wie du weg warst und wieder gekommen bist und haben sie nicht mitmachen lassen? Nein, oder haben sie gesagt, du bist irgendwer von draußen und was soll das? Nein, so ist es nicht. Also es gibt halt dieses gemeinschaftliche Gegenüber, das man als ziemlich finster und dumpf empfindet dann. Als so jemand wie ich, der dann sofort fast körperlich zu spüren kriegt, dass er nicht dazugehört. Ja? Will ich ja vielleicht auch gar nicht, aber es gibt da so eine Art latenter Aggressivität, die sublim ist, ganz sublim ist, die überall ist, auf der ganzen Welt. Ja? Und die Xenophobie sozusagen, auch die geistige Xenophobie, die äußert sich halt überall anders. Es gibt hier diese impfviertlerisch-oberbayerische Facette sozusagen der Ablehnung und es gibt die tirolerische, ja, es gibt die schwäbische, ja, das ist eh überall so. Ja, und natürlich kriegt man das zu spüren, atmosphärisch. Ja, ich würde sagen, das ist so verstockt irgendwie total zurückgezogen. Die Leute sind aber gar nicht so. Das ist ein Schutz für die, die schützen sich. Ja? Die sind ja ganz lustig, ja? Und sagen, komm, sitz die her und trink mit uns und plötzlich ist das alles ganz anders. Aber diesen Mechanismus gibt es, diese Strategie sozusagen. Ich finde Xenophobie des Geistes. Sind wir uns da sicher, dass das die anderen sind oder könnte sein, dass das nur in seinem eigenen Kopf stattfindet, weil man einmal draußen ist und wieder zurückkommt, wohin? Ja, aber die eigenen Köpfe, die reagieren komischerweise dann parallel, gell? Die eigenen Köpfe, da gibt es viele eigene Köpfe, die von draußen reinkommen und die sagen alle eh dasselbe, finde ich. Ich glaube auch nicht einmal, dass es nötig ist, dass man räumlich sich entfernt. Man muss sich nur geistig irgendwie entfernen, dann ist das irgendwie, dann muss man da Arbeit verrichten oder muss sie irgendwie bewusst arrangieren mit dem Umfeld, das da ist. Ob man das jetzt so macht wie er, ja, denen den Spiegel vorhält oder so, oder so wie ich. Das ist, also jeder hat das eigene, man kann sie total einkapseln und da inkognito existieren, machen die meisten. Na, und wie schaut es denn jetzt aus? Ihr seid so praktisch schon mittendrin, aber ist das Konzept aufgegangen? Ist das, was du da vorgestellt hast, praktisch, also durch die Sprache als Brücke anzubinden, hat es funktioniert? Ich finde, das ist wahnsinnig gut aufgegangen. Also man hat es nicht zu hoffen gewagt. Also nicht nur, was die Atmosphäre von uns sozusagen oberen Köpfen da angeht, sondern auch mit den Leuten. Weil da singen dann im Kirchenchor, singen da all die Tieren mit vom Bauernhof von meinem Großvater oder so. Oder der Zimmerer, der meinem Vater einen Dachstuhl gebaut hat, der singt mit Gehörgerät im Tenor mit oder so. Und man trifft Leute plötzlich in ganz anderem Kontext. Danach geht man natürlich ins Wirtshaus und da sitzt wieder wer da, den man von ganz, ganz früher kennt und ist dann ganz, also es ist voll aufgegangen, tut auch gut. Gut, hält aber nicht vor. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Es hält nicht vor. Aber es ist halt, man hat einmal das erlebt, wie das ist. Ja. Aber was heißt, hält nicht vor? Nein, es hält nicht vor. Es hält einfach nicht vor. Das ist so wie mit den Glücksgefühlen überhaupt. Die halten nicht vor. Man erinnert sich nur dran, nicht? Dann muss man es wieder machen. Muss man es wieder machen, okay. Muss man aber, kann man sich nicht auf bewährte Muster verlassen, dann muss man neu anfangen. Wie in einer Liebesbeziehung. Bewährte Muster führen zum Tod derselben. Jetzt aber nochmal, du hast die Musik gemacht praktisch, ja. Und du hast komponiert, das, was dann aber die Kinder singen, oder Menschen singen und Texte werden vorgetragen. Du bist musikalisch. Ich hab überhaupt die Idee gehabt von dem Ganzen. Ich habe gesagt zum Josef Esterbauer, den ich kenne, geh, lass uns doch was machen, und habe ein bisschen ihn gelöchert und dann hat er gesagt, ja und so. Und dann habe ich mich schon umgeschaut und habe den Kumpfmüller schon gekannt und habe den vorgeschlagen und haben die gesagt, ja, weil man weiß ja nicht, was man kauft. Irgendwie. Und inzwischen ist das doch zu einer, finde ich, ganz mehr oder minder extrovertierten Akzeptanz gekommen. Ja? Also die finden das eh alle nett und gut und wunderbar. So ist das gekommen. Irgendwas, was man vermeiden muss, auf was man aufpassen muss, Feinheiten, die man besser erzählt und sagt, damit der Nächste, der sowas macht, nicht da in offenen Kling rennt oder einen Scheiß macht oder so? Nein, finde ich überhaupt nicht. Danke. Also wie soll ich sagen, eins möchte ich schon noch sagen, von ein paar Bekannten habe ich, der keine Vergleichsmöglichkeiten habe, doch gehört, dass scheinbar das dörfliche Umfeld hier so weit intakt ist oder so in Ordnung ist, dass man das als durchaus positiv empfindet. Es gibt scheinbar andere Dörfer, wo das alles kaputt ist und die Leute giftig sind am Bass oder so. Also es ist nicht jedes Dorf scheinbar gleich. Also sind wir froh, dass wir in das Dorf sind. Besonders interessant finde ich, wenn du moderne, also wie sagt man, neue Musik machst, Musik, ja. Neue Musik, das wäre kein Bindeglied zu diesem Dorf, aber die Sprache ist es. Nein, nein, die neue Musik überhaupt nicht. Auch die, nicht einmal die, wenn ich sagen darf, die gehobene Musik, das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nichts vorhanden. Das wird also zunehmend immer noch schwieriger. Ja. Und ich habe auch in meiner Komposition bis auf ein paar ganz kleine Sachen davon Abstand genommen, da irgendjemanden überzeugen zu wollen von Dissonanzen oder so. Sondern bin einfach da eins zu eins auf die Leute zugegangen. Und die Sprache aber auch? Na, die Sprache ist unser invierter Dialekt. Die ist unser invierter Dialekt, so wie man redet. Heute. Das verändert sich ja auch gravierend. Also so gravierend, dass eben beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, ob er das schon gesagt hat, der Hans, dass man gar nicht festmachen kann, was die eigentliche Bedeutung von Fitzkrampei ist, ob es da eine einzige gibt oder ob es da tatsächlich, so wie jetzt, also zwei, drei, vier nebeneinander existieren. Zum Beispiel auf kein Geschlechtswort einigen, ne? Es taucht als komischerweise nie als weiblich auf, aber als männlich und sächlich. Ja? Das ist, und wir haben aber auch gesagt, das so belassen wir es. Ja? Weil ich kann es jetzt am Moment, ich sage jetzt, ein Fitzkrampei ist männlich, ja? Oder ist sächlich. Das hat keinen Sinn. Ne? Danke, super, das war's. Okay. Schaut aus. Sehr schön. Ausgabe 25 von Lob und Tadel aus dem Moor, aus Tasdorf in der Nähe von Fucking, gleich neben Hucking. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.